Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die großartige, fantastische Borderlands-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den Markus eingeladen. Das passt sogar. Hallo Markus, wie geht's dir? Gib mir Loot. Nein, es ist natürlich der Markus. Hey Markus. Hey. Falls ihr euch wundert, wo Jürgen ist in Elden Ring verschollen. Er kommt da nicht mehr raus. Wir werden ihn nie wiedersehen. Nope, absolut nicht. Borderlands. Erinnerst du dich, was war dein erstes Borderlands? Mein erstes Borderlands war Borderlands 1, in das ich tatsächlich reingeschaut habe, noch bevor du es mir aufgedrängt hattest und gesagt hast, nein, ist ein Shooter, ist scheiße. Weg. Dann kamst du Jahre später und hast gesagt, Markus, du musst unbedingt Borderlands 1 spielen. Ja, aber das ist ein Shooter. Ja, lass das Shooter-Ding weg. Guck dir Claptrap an. Nein. Aber ich fand's dann gut, weil ich mochte den Humor, als ich es mal länger als eine Stunde gespielt habe. Ja. Wer Borderlands da draußen nicht kennen sollte, Borderlands ist ein Ego-Shooter im Space-Western-Szenario des Entwicklerstudios Gearbox Software. Der erste Teil erschien damals 2009 für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Und dann ein paar Tage später auch für Windows. Mittlerweile gibt es das auch für die Switch seit 2020. Mein erster Teil war auch Teil 1. Wie findest du eigentlich die Grafik von dem Teil, wenn ich dich hören darf? Dieses Cell-Shading. Ich finde sie tatsächlich immer noch zeitlos. Durch genau die Grafik, die sie gewählt haben. Das finde ich cool. So ein Cell-Shading-Look ist so eine Art Comic-Look. Der das Spiel halt so darstellt, als ob du so durch einen Comic läufst. Also es macht das Ganze sehr comichaft. Aber doch kannst du den ersten halt auch heute immer noch gut spielen. Ja, finde ich auch. Jeder einzelne Teil ist, glaube ich, ab 18, weil Deutschland. ansonsten, Spielprinzip ist, man ist auf Pandora, einem trostlosen Planeten mit sehr bescheuerten Bewohnern. Man rennt durch die Gegend, tötet Sachen, sammelt Loot und treibt so die Story voran. Genau. Wenn man Borderlands 1 startet, kann man entscheiden, welchen der vier Klassen oder besser gesagt Figuren man nimmt. Welche hast du immer genommen? Oh Gott, jetzt überlege ich gerade. Ich weiß, welchen mir am meisten im Kopf geblieben ist. Roland den Soldaten, Mordecai den Jäger, Lilith die Sirene und Brick den Berserker. Mordecai im ersten. Mordecai. Ja, nice. Ich habe damals Roland, ich habe es als Roland durchgespielt, als Mordecai und als Lilith. Nie als Brick. Ja. Weil Mordecai hatte ein Pet dabei. Ja, so ein Falken, den du auf Gegner hetzen konntest. Ich habe mir immer das Roland ausgesucht mit Pet. Roland hatte so ein stationäres Geschütz, das du schmeißen konntest. Lilith hatte so eine Sphäre, glaube ich, soweit ich noch weiß, die du irgendwie werfen konntest. Und Brick war einfach nur Fäuste. Das war alles. Er hat seine Fäuste hochgehoben und ist in Berserk-Modus gegangen und hat dann alles kaputt geprügelt. Aber der eigentliche Reiz dieses Spiels war halt der Loot, weil du hast, glaube ich, eine Batze und Waffen. Ja. Genau, richtig, ein Shooter, perfekt. Du hattest ja einen absolut riesengroßen Haufen Bazillionen von Waffen, die du da überall benutzen konntest oder halt finden konntest. Und also es gab Schrotflinten, Revolver, Maschinengewehr, Pistolen, Raketenwerfer. Es ist super gewesen. Es war einfach tu nicht so, als gäbe es nur normale Waffen. Ja, die waren halt abgedreht. Ich finde, das macht nämlich den Humor auch von diesem Shooter aus. Egal, wie gut du dich equipped hast, du findest irgendeine Waffe, die irgendwas Geiles kann und du probierst sie aus. Ja. Dann gibt es, was gab's da für bescheuerte Dinge? Irgendwie, du hast eine angeschossen, die wurden gleichzeitig vergiftet und in Brand gesetzt. So eine 10%ige Chance. Dann gab es irgendwie so eine, was gab's da noch? So eine Schrotflinte, die, wenn du geschossen hast, hat sie gequietscht gleichzeitig und so weiter. Also halt total bescheuerte Dinge, die sie sich da haben einfallen lassen. Und alles ist zufallsgeneriert und random. Das heißt, du kannst dir nie die besten Sachen raussuchen. Das ist das Coole. Storytechnisch ist das Spiel so, die vier spielbaren Charaktere, Brick, Lilith, Roland und Mordecai, sind sozusagen sogenannte Kammerjäger. Die fahren mit einem Bus nach Firestone, der von dem guten Markus gelenkt wird. Das ist übrigens eine sehr großartige deutsche Sprachausgabe, wenn ich das so sagen darf. Oder was sagst du? Ich bin nicht der große Kritiker an der Sprachausgabe. Deswegen heißt es nichts, wenn ich sage, ich fand sie großartig. Ich finde die deutsche Sprachausgabe klasse in jedem einzelnen Teil. Und sobald man seinen Charakter gewählt hat, erscheint eine Figur vor deinen Augen namens Angel. Die stellt sich als Beschützerin einer sozusagen Kammer vor und leitet einen durchs Spiel, indem sie die Story vorantreibt, auf der Suche nach einem Schlüssel, um die Kammer zu öffnen. Das heißt, du rennst halt durch die verschiedenen Karten bei diesem Game, sammelst Sachen ein, tötest Gegner, tötest Bosse mit bescheuerten Namen, findest sehr exzentrische Nebencharaktere, wie einen blinden Dude mit einem Bein in einem Schaukelstuhl. Oder du findest einen kleinen nervigen Roboter namens Claptrap, der letzte seiner Art ist und der dir auf die Nerven geht. Und ich alles dafür getan habe, um ihn zum letzten seiner Art werden zu lassen und ihn in die Vergangenheit zu befördern. Aber es hat nie funktioniert, weil alle mögen Claptrap. Nein, nicht alle. Aber ich mag Claptrap. Ich finde Claptrap super. Er hat so eine Art nervig, aber dennoch irgendwie witzig. Nein, er hat so eine Art nervig nach dem Prinzip, er ist der eine Ring. Du möchtest ihn am liebsten in einem Berg aus Lava begraben. Am Ende stellt sich jedoch heraus, die Kammer, die du öffnest, ist nicht voller Schätze, sondern voll mit einem riesengroßen Tentakelmonster namens der Zerstörer, das man besiegt. Und der tatsächliche Schatz, der mit der Öffnung der Kammer einhergeht, wird erst im Laufe der Handlung von Borderlands 2 weitergegeben. Ich habe den ersten damals durchgespielt. Ich habe den ersten damals nicht durchgespielt, weil die deutsche Version gecuttet war und es mir tierisch auf die Nerven ging. Ja, gut, ich habe sie gecuttet durchgespielt und habe, glaube ich, das erste Uncut war dann erst Borderlands 2, wo ich gespielt habe, und man merkt den Unterschied immens. Ja, es ist halt nervig, wenn du halt Leute abknatzen, die einfach ins Nichts verpuffen oder einfach umfallen und es passiert halt nichts. Es ist halt so schwachsinnig, dann macht das keinen Spaß, finde ich persönlich. Und du bist halt in der Endzeit-Einöde, in der es brutal zugeht. Ja. Ja, Du hast eh schon Comic-Grafik. Ja, dann wären wir die mal eben hier, hast du dann kein Blut bei den Gegnern. Das ist halt scheiße, das macht halt keinen Spaß. Durchgespielt habe ich es dann, als sie es dann für die PS4 nochmal rausgebracht haben. Mit allen erschienenen DLCs in der Game of the Year Edition. Da haben sie dann das Blut auch aktiviert gehabt, weil mittlerweile sind wir ja nicht mehr so. Und da konntest du dann das Spiel in aller Ruhe auch uncut durchspielen, was ich sehr, sehr cool fand. Hast du die DLCs mal angerührt eigentlich? Also vom ersten nicht, vom zweiten ja. Vom zweiten habe ich es auch, vom ersten habe ich es überhaupt nicht angehört. Es gab die Zombie-Insel von Dr. Nett. Dr. Nett ist so ein exzentrischer Arzt, den du da triffst, der kein Arzt mehr ist, aber Arzt ist. Mad Moxie's Underdome Riot. Das ist so eine Rennvariante gewesen. Ich glaube, das habe ich mir nochmal angeschaut. The Secret Armory of General Knox. Da besiegst du den General Knox. Das ist auch so ein relativ böser Kerl in der Story. Und Claptrap's New Robot Revolution, ich glaube, da kannst du Claptraps kaputt schießen, sobald die noch was. Oh ja, das das würde ich mir vielleicht jetzt nochmal anschauen. Oder das so erwähnst. Ah, super. Die damalige 2010 erschienene Game of the Year Edition, die das Hauptspiel so viel aller vier Addons auf einer zweiten DVD beinhaltete, hier kriegte man auch Zugang zur Demo zu Duke Nukem Forever. Oh je, meine. Ja, der Duke hat's immer nötig. Das hätten sie auch behalten können. Ja. Niemand brauchte das. Free Title. Wie gesagt, ich finde Borderlands 1 bis heute einer der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Ich liebe Borderlands 1. Ich finde es absolut großartig. Weil du hast zwar keine bombastisch groß erzählte Story, aber diese Loot-Spirale, die zieht dann wieder rein, finde ich. die hält dich auch drin. Selbst wenn du mal zähe Quests hast, du bist immer auf der Suche nach der nächsten geilen Waffe. Ja, absolut. Dann gibt's, dann erschien irgendwann der zweite Teil der Reihe. Und zwar am 18. September 2012. Auf allem. Erschien auf allem. Mittlerweile ist er auch für Switch und Android und so weiter erhältlich. Sogar für die Vita. Es gibt eine Vita-Version von Borderlands 2. Hab ich sogar schon mal gesehen. Was sagst du über Borderlands 2? Also ich finde Borderlands 2, Ich ich finde ihn feier's gut. absolut ab. Also für Ich mich finde ihn gut. aktuell der beste. Für mich persönlich. Okay, ich finde ihn gut, aber nicht so gut wie den ersten. Ich finde ihn gut, aber nicht so gut wie den ersten, tatsächlich. Was vor allem an den Waffen liegt, finde ich. Weil ich finde, die Waffen im zweiten Teil sehen aus wie Wasserpistolen. Okay, krass. Also wie gesagt, mir gefällt er am besten, aber das hat auch so ein bisschen mit der Geschichtserzählung zu tun, mit den DLCs, die einzelne Charaktere wirklich dann noch mal ganz speziell herausstellen. Da gibt es nämlich einen, den ich mag, den glaube ich sonst fast keiner mag. Oh Gott, ja, ich glaube, ich weiß, wen du Die meinst. bessere Alternative zum Duke. Der Duke ist ein sexistischer Macho. Und den ich meine, der ist einfach nur ein Proletenmacho. Er ist Ohne aber nur ein sexistisch Vollidiot. zu sein. Er ist trotzdem ein Trottel. Ah, Es geht hättest du ihn alles noch um in die Kraft, Story? ja. Hättest du ihn noch in die Story? Grob, ja, aber meist ist mir hängen geblieben Claptrap und die sprechende Waffe. Das sind die beiden Dinge, die dir am meisten hängen geblieben sind. Nicht Jack? Ehrlich? Nein, Jack ist bei mir mit was ganz anderem verknüpft. Und das weißt du auch. Womit You ich don't Jack know verknüpfe. Jack. You don't know Jack? Was derselbe Sprecher ist von You don't know Jack? Oder Ja, was meinst du? Jack ist halt, glaube ich, der Hauptantagonist in dem zweiten gewesen. Ja, richtig. Handsome Jack ist der Hauptantagonist gewesen. Im zweiten Teil spielt man, also er rennt mal wieder über den Planeten Pandora und inmitten von Wüsten, zerstörenden Monstern und Müllbergen läufst du durch die Gegend sammelst wieder ein. Diesmal habt ihr neue spielbare Figuren. Mein Gott, wer war denn das nochmal alles? Axton, Maya, dann gab es so einen komischen Krieger, Salvator, Salvatore war der Zwerg, richtig? Über der Zero Zwergenartige. und Gage. Er war Nein, ich Gage. habe Borderlands 2 nicht zu oft gespielt. Durchgespielt habe ich es bisher mit Zero, Gage und Maya. Ich glaube, ich habe es durchgespielt mit Maya. Ja, mit Maya habe ich es durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, auch nur ein einziges Mal beendet Maya war die gehabt. Sirene. Da konntest du Leute mit so einer Bubble festhalten und sie dann Oh, abknallen, hat das das weiß ich Spaß noch. gemacht. Aber viel mehr abgegangen ist, finde ich, immer noch am besten gefallen hat mir Gage mit ihrem Roboter. Den konntest du so pimpen. Das war eine reine Stimmt, Kampfmaschine ja. am Ende. Boah, Stimmt, das war ja, so geil. ja. Du hast ja auch, was wir auch nicht erwähnt haben, in den Teilen kannst du auch Skills freischalten und so weiter. Es ist eigentlich ein RPG, wenn du so überlegst. Vielleicht deswegen, dass es mir am besten gefallen hat bisher. Ja, stimmt. Gage, der Macromancer. Ah, ja, da war was. Ja, oh, so geil. Und es hat Ja, halt wieder den geilen Humor, den ich liebe in Borderlands. es sei ein guter, sei ein guter Macromancer. Die kam aber erst. War die nicht eigentlich ein DLC, die Gage? Ich weiß nicht, Ja. ich habe die Enhanced Edition gekauft und da war sie gleich dabei. Gage war ein DLC. Die hast du für 10 € bzw. 800 Microsoft Points kaufen müssen, Thomas. Gut, dass ich Borderlands nie gekauft habe, wenn es im Release war, außer Borderlands 3. Und Krieg gab es später auch noch, den Die Psycho. Psycho. Ja, dem Psycho. Krieg ist wahnsinnig großartig. Und da wird man halt wieder auf die Welt losgelassen. Und im Intro wird erzählt, dass durch das Öffnen der Kammer, eher geglaubten Kammer des ersten Teils, wertvolle Rohstoffe namens Iridium freigesetzt wurde. Und Pandora wird von Handsome Jack, einem reichen Boss des Waffenherstellers Hyperion, beherrscht. Er ist hinter dem mit Iridium auf dem Planeten her, um mit dessen Hilfe die Herrschaft über den Planeten zu erlangen. Außerdem will er den Planeten nach seinen Vorstellungen zivilisieren. Das heißt, er will alles, was da drauf ist, umbringen und sozusagen ändern. Ich finde, er hat da schon ein paar Punkte, ne? Ah, die vier neuen angekommenen Kammerjäger wollen das verhindern. Gleich am Anfang begegnen wir dem großartigen, fantastischen Claptrap. Das ist CL4PTP. Der letzte Modell seiner Art ist und der im späteren Spielverlauf häufig Verstärkung aussendet. Die vier neu angekommenen Kammerjäger sind halt, wie gesagt, Axton, Maya, Salvador und Zero und halt später dann noch Cage und Krieg. Ich habe es auch als Necromancer eine Zeit lang gespielt, als Gage. Ich weiß auch noch nicht mehr, wie lange. Aber ich weiß, ich habe es als Sirene durchgespielt. Es ist etwas länger her. Ja, aber Borderlands 2 war für mich auch eher die Nebenquests, die so ausschlaggebend waren. Und die DLCs, die haben so richtig Spaß gemacht, einfach nur. Und Hands of Jack war irgendwie der Einzige, dem ich immer nur auf die Schnauze hauen wollte. Das ganze Spiel lang. Ich mochte ihn, weil er so ein Arsch war. Das war ja, aber er war so ein Arsch, dass du ihn mit wachsender Begeisterung auf die Fresse hauen wolltest. Was gut war. Ja. Aber dann kam halt noch ein Teil, über den wir später noch sprechen. Und das hat mir irgendwie einen anderen Blick auf Jack gegeben. Ich habe Teil 2 damals zum ersten Mal gekauft, direkt wo es rauskam, für die PlayStation 3. Und hab's dann da sehr, sehr weit gespielt, hatte auch jede Menge Spaß damit. Nur mein Problem war halt, die Waffen haben sich angefühlt bei mir wie so Nerfguns. Die sahen alle komisch aus, haben so komisch geglänzt und so weiter. Das hat sich alles wie Nerfguns für mich angefühlt. Dennoch bin ich sehr gerne über die ganzen Karten gerannt, hab Sachen kaputt geschossen, hab die exzentrischen Charaktere kennengelernt und habe wie Hammerlock. Hammerlock, der Jäger, super. Und habe die Story halt gespielt. Und ich hatte halt mega Fun. Es ist immer, ich hab jeden Teil alleine durchgespielt. Du auch? Ja. Deswegen habe ich mich ja eher mit der Umgebung, mit den Charakteren, die da sind, auseinandergesetzt, als auf irgendwie in Rücksicht zu nehmen, der wieder irgendwas machen will. Ja, oder auf Beute teilen oder so ein Bullshit. Dann kriegt der andere noch eine Waffe, die ich haben will. Vergiss es. Ja. Das stimmt. Man kann die Dinge, ich glaube, zu viert spielen, weil die vier Charaktere kann man sich halt aussuchen. Aber ich habe jeden einzelnen Teil alleine durchgespielt, weil ich da irgendwie mehr Spaß mit hatte. Die ganzen Sachen zu erkunden, die riesigen Karten zu erkunden, die ganzen Quests zu machen, die ganzen Nebenquests zu machen, weil das Spiel ist Stefans Tod, weil da sind 1000 Nebenquests drin. Ja, tatsächlich, das ist da ein Spiel, das aufgrund seiner Charaktere wie Ellie, Scooter, Torch, Tiny Tina mich dazu verleitet, alle Nebenquests zu machen, weil selbst Leute, die keinen Namen haben, auf einmal irgendeine witzige Wendung ziehen. Ja, ich fand am besten den Dude, der auf dich zurennt, schieß mir ins Gesicht und schieß ihm ins Gesicht. Danke! Ja. Das war so gut. Ah, das war schon ein sehr, sehr geiles Game, fand ich. Nee, ich mochte tatsächlich immer, wenn du Ellie im Ohr hast, wenn du in ihrem Gebiet rumfährst und sie dort irgendeine Mission für dich hat. Die hat so eine charmante, liebreizende Art, dir ins Ohr zu schreien. Das stimmt. Wie gesagt, auch hier wieder fantastische deutsche Sprecher. Großartig, Handsome Jack. Also wer damals noch You Don't Know Jack kennt und dann Jack hört, dann kriegt man richtig schöne Flashbacks. Also ich fand's großartig. Aber ich glaube, dein Liebling dürfte, glaube ich, Mr. Torch sein. Liebling nicht. Also Tiny Tina ist da noch ein Stück weiter oben, einfach aufgrund ihrer verrückten Art. Aber durch den Badass Creator of Badassitude habe ich Torch zu lieben gelernt. Ich hasse diesen Kerl. Es muss Badass sein! Oh Gott, der Typ. Seht euch diesen Badass an. Du musst Sachen in die Luft jagen. So, Gott. Oh, ich habe ihn geliebt, weil er war der einzige Charakter seit langem, der mir in dem Shooter, ich darf nicht sagen, dass ich es wie in einem Rollenspiel halte, der mir in einem Rollenspiel sagt, jag es in die Luft. Oh, ja, danke. Und er hat mich abgefeiert für alles, was ich in die Luft gejagt habe. Ja, da war er ein riesengroßer Fan. Also, ich fand den Kerl absolut furchtbar. Ja, aber ganz ehrlich, warum hat Torch noch nicht schon längst Duke Nukem abgelöst? Vielleicht sollte er das ja, wer weil weiß. Er ist einfach nur, er will Sachen in die Luft jagen. Da brauchst du keine super leicht bekleideten Frauen. Nein, er macht das egal, ob Männlein oder Weiblein. Hauptsache, es fliegt in die Luft. Echt? Der Macho für die Gleichberechtigung. Ich jag alles in die Luft. Nee, also ich fand das furchtbar. Ich mochte den Kerl überhaupt nicht. Es gab dann auch wieder 1000 DLCs. Am Ende übrigens von Teil 2 stellt sich heraus, also später in der Geschichte begegnet der Spieler wieder einigen Charakteren aus dem ersten Teil, darunter den vier Protagonisten aus Teil 1, was ich sehr, sehr cool fand. Ja. Die zu den Anführern der Widerstandsbewegung namens Crimson Raiders geworden sind. Mit deren Hilfe wird versucht, Handsome Jack das Handwerk zu legen. Am Ende erzeugt der Kammerschlüssel eine Übersicht von tausenden Planeten, die ebenfalls mit Kammersymbolen versehen sind. Das heißt, es gibt nicht nur eine, sondern tausende auf verschiedenen Planeten, was sehr, sehr cool ist. Was vermuten lässt, dass die Arbeit noch lange nicht getan ist. An dieser Stelle endet die Hauptmission. Der Spieler kann nun nach Sanctuary, das ist die Hauptstadt, die man da findet, die auch später in der Luft schwebt, was auch sehr cool ist, sich das Schlussgespräch von Lilith, Brick und Mordecai anhören und weitere Aufgaben erledigen. Ich habe dieses Spiel also wirklich so lange gespielt, das ist der Wahnsinn. Ich habe übrigens auch die, es gab später eine Version für das PSVR, PlayStation VR. Ich habe die Version. Krass. Das heißt, ich habe Borderlands 2 in VR gespielt. Hast du auch die ganzen DLCs gespielt? Weil die fand ich super geil. Also wirklich die alle. DLCs, Creatures of Slaughterdome, das war nur so ein Pre-Order-Ding, der Necromancer. Captain Scarlet fand ich, und ihr Piratenschatz fand ich kein gutes DLC, das fand ich nicht gut. Ich fand's das Schwächste. Mir hat's gefallen, aber ich fand's tatsächlich von allen DLCs das Schwächste. Mr. Talk, Campaign, das Kampagne, das Medsense fand ich furchtbar. Top 2. Es gibt nur ein DLC, das noch geschlagen hat. Sir Hammerlock auf größere Jagd war auch nicht sonderlich gut. Nee. Ultimativer Kammerjäger Upgrade Pack, ja, das war dabei. Psycho Krieg, das war halt der Psycho. Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung ist das beste DLC. Ja, tatsächlich. Absolut. Top 1, Tiny Tina, Top 1. 2, Top. Absolut. Und genau so ja. Mag ich auch die Charaktere da drin, ne? Top 1, Tiny Tina und Top 2, es wird erzählt, wie als ob das eine D&D-Kampagne wäre, was ich halt so cool fand. Wo er halt durch die Gegend läuft. Es war so cool. Das haben sie auch irgendwann. Aber da kam ja wirklich ein eigenes Spiel dazu. Rauskam. Ja, ja, kurz bevor das rauskam, haben sie das nochmal als eigenes Spiel veröffentlicht. Sehr, sehr cool. Dann gab es noch Ultimates Jägerkammer Upgrade Pack 2. Da gab es diese Headhunter-Mission. Bloody Harvest, Waffle Gobbler, Mercenary Day, Wedding Day Massacre, Son of Chromarax und dann noch Commander Lilith in der Kampf um Sanctuary. Commander Lilith in der Kampf um Sanctuary war, der kam erst 2019. Das war die Vorgeschichte von Teil 3. Ja, fand ich aber ein schönes Schlüsselding. War ein schönes Schlüsselding für den zweiten. Richtig, ja. Von den Headhunters, dieses Bloody Harvest, das war so. Halloween, so ein Halloween-Event. Das Mercenary Day war das furchtbarste, weil da hast du mit der Mutter von Talk geredet, die aussah wie Talk im Kleid. Ah, oh, das war doch geil. Das war furchtbar. Da weißt du gleich, woher es hat. Erziehung ist ein wichtiger Schlüssel für die Charakterbildung. Ah, du musstest ja 15 Minuten zuhören. Du musstest nicht nur zuhören, sondern auch ab und zu eine Taste drücken, damit sie merken, dass du, die wollten dich quälen damit, Alter. Oh, aber das ist furchtbar. Ach komm, ich fand's echt, das war der typische Borderlands-Humor. Also, du merkst vielleicht immer, wenn ich über Torch rede, ist das bei mir Galgenhumor, weil ich wurde so lange damit gequält, ich fühle mich gebrainwashed. Ja. Ich habe diese Textzeilen so oft und so lang gehört, dass ich sie irgendwann mögen musste. Ja, vor allem, wenn du halt nichts gedrückt hast, hat es halt wieder von vorne angefangen, das war ja das Stimme. Ja. Ich sag ja, das ist ein Brainwash. Wenn du das lange das genug machst und 3-4 Mal durchspielst, dann magst du Torch. Nein. Nope. Ich halte an meiner Ausrede fest. Da habe ich noch mehr gehasst. Bäh, für Deibel. Storytechnisch übrigens noch kommt heraus, dass der gute Jack eigentlich ein absoluter Pisser war, der seine eigene Tochter in dieses komische Kammersing da eingesperrt hat, um den Planeten zu übernehmen. Und am Ende stirbt Roland. Der wird erschossen. Und das Tiny Tina Sturm auf die Drachenfeste ist übrigens ein Coping-Mechanism von Tiny Tina. Wo sie versucht, mit seinem Tod klarzukommen. Was ich sehr, sehr cool fand. Wo auch alle Phasen sehr, sehr der des Todes durchlaufen werden. Beginnend mit sehr lange Leugnung. Oh ja, richtig. Leugnung, Hass. Oh, da kommt Roland! Ja. Das war. Das war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr, sehr, sehr gut. Oh ja. Ich fand, deswegen fand ich, dass das TSC auch so schön, dass er am Ende damit abschließt, dass er tatsächlich gestorben ist. Fand ich klasse. Tiny Tina ist eigentlich der beste Charakter im kompletten Game. Und nicht gerade psychisch labil. Nee, sie ist sie nicht. Nein. Sie hat nur ihre eigene Art, die Welt zu sehen. Ja, dennoch, sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist ein fantastisches Game gewesen. Spielt aber den ersten Teil davor, finde ich. Weil das, spielt den vorher so und dann genießt den zweiten in vollen Zügen. Ja, man muss es so im Gesamt gespielt haben, um das irgendwie richtig zu genießen. Dann gab es den schwersten Teil der Reihe, das Pre-Sequel. Boah. Der war hart. Hör mir auf. Wow. Ich bin Borderlands 1 und 2 gewöhnt und dachte mir, ach komm, endlich. Ich kann endlich Shooter spielen. Dann kam das Pre-Sequel, das mich im Stundentakt darauf hingewiesen hat, du bist kein Shooter-Spieler. Ja. Aber da konntest das du doch auch als Handsome Jack spielen. Als sein Klon, richtig, später in einem der DLCs. Richtig, du bist Handsome Jack. Nee, nicht ganz. Ja, du bist Jack. Timothy Lawrence. Ich dachte immer, es war so, dass du die ganz lange dran geglaubt hast, dass du Handsome Jack bist. Weil du sein Buddy-Double warst. Und genau, ist erst rausgekommen, dass du eigentlich der Klon bist. Ja, richtig. Und da bist du eigentlich ein Klon von ihm. Die Handlung von Pre-Sequel konzentriert sich auf Jack, einen Mitarbeiter der Hyperion Correction, nachdem die Raumstation Helios des Unternehmens von einer Militäreinheit namens Lost Legion erobert wurde, leitet er die Gruppe von 4 Vault Hunter. Alle waren in früheren Spielen in der Borderlands nicht spielbare Charaktere und Bosse auf einer Expedition, um die Kontrolle über Helios zurückzugewinnen. Das ist eine riesengroße Raumstation und auch so ein Mondplanet nebenher. Um die Lost Legion zu besiegen und das versteckte Gewölbe auf Pandoras Mond Ellipse zu finden. Diesmal hast du wieder Spielverkehr. Du hast Athena, der Gladiator. Nisha, Gesetzesbringer. Claptrap. Du konntest endlich Claptrap spielen. Nein. Claptrap. Oh Gott, herrlich. der Söldner Willem. Oder Wilhelm. Und später dann Jack als der Doppelgänger und Aurelia, die Baron. Wen hast du gespielt? Davon. Ich habe gespielt Athena, die Gladiatoren. Nicht Claptrap, obwohl du ihn so sehr magst. Ja, ich mag Claptrap, aber der hat Wild Magic und ich mag kein Wild Magic. Was heißt Claptraps, wenn Claptrap irgendeine Ability gezündet hat, kann es eine Random Ability gewesen sein. Und darauf habe ich keinen Bock gehabt. Es spricht doch ganz für den Charakter von Claptrap. Nein. da habe ich keine Lust gehabt. Der Athena Gladiator wurde in dem DLC, The Secret of Army General Nox, eingeführt. Die hab ich gespielt gehabt. Ich fand die gut. Ich mochte die. Kann ich nicht widersprechen. Ich habe die gleiche gespielt. Du hast die gleiche gespielt? Ja, weil sie ein Schild hatte. Hallo, sie sieht aus wie ein Tank. Ich liebe alles, was tanken kann. Ja, die konnte ja mit dem Schild durch die Gegend schmeißen. Das war ziemlich cool. Das war so episch. Ich habe Athena geliebt. Nisha war so eine Gesetzesbringerin. Die ist die Freundin von Handsome Jack und kann so, ich glaube, mit Knarren durch die Gegend schießen, das war die normal. Claptrap, wie gesagt, hat Wild Magic. Der Söldner Wilhelm, ich weiß gar nicht mehr, was der konnte. Der konnte, glaube ich, irgendwie, der wird zu laufend bespielt, zunehmend durch Technologie ersetzt. Ist halt zu einem Kampfroboter geworden. Ich glaube, der wird dann irgendwo zu diesen komischen Robotern, die dann in Teil 2 aufkaufen. Soweit ich noch weiß. Wie fandest du das Pre-Sequel? Ich fand es gut. Ich fand es schwer. Es war super geil vom Storytelling. Es hat dir auch noch mal ein bisschen tieferen Einblick in Handsome Jacks Psyche gegeben. Und du hast dir die ganze Zeit gedacht, ja, der Klon wäre besser als Handsome Jack. Wieso? Er war am Anfang noch ein ganz normaler Kerl. Oder hat wahnsinnig, als er angestrahlt wurde. Er hat halt dann einen richtigen Knacks gekriegt. Ja, stimmt. Und das meine ich, du hast da auf einmal einen ganz anderen Blick auf Handsome Jack, wo du denkst, okay, der ist also nicht immer ein Arsch gewesen. Nee, er war auch vorher einfach nur ein ganz normaler Angestellter, aber irgendwann wurde er halt einfach zum Arsch und hat dann am Ende seinen Boss umgebracht und hat sozusagen alles übernommen und dann ging halt in Teil 2 weiter. Gleichzeitig spielt der Teil aber auch nach Teil 2. Also am Anfang ist es so, ich glaube, deine Figuren werden festgenommen von den Crimson Raiders und denen wird dann gesagt, woher kommt ihr? Und dann wird erzählt, was genau passiert ist und das ist sozusagen eine Brücke schlägt für das DLC in Teil 2, was dann eine Brücke schlägt für Teil 3. Richtig. Also aber awesome gemacht, wie sie es verknüpft haben. Da könnten sich andere, die Spiele verknüpfen wollen, über 3 Teile hinweg eine Scheibe davon abschneiden. Wie man kurze DLCs macht, die Brücke richtig schlagen. Ja, es war ja kein DLC, es war ein langes Spiel eigentlich. Ja, ich habe es immer als DLC empfunden. Ich habe es ja damals in der Handsome Collection dann mit dabei gehabt. Mhm. Und darum dachte ich immer, es ist ein DLC vom zweiten. Nö, das Pre-Sequel hat, das ging, glaube ich, gute 30, 40 Stunden. Ja, aber es kann ja auch ein langes DLC sein. Ich habe es tatsächlich nur nie als eigenes Spiel wahrgenommen. Ich dachte immer, es gehört zum zweiten dazu. Nee, also eigentlich schon, ja, im Prinzip, ja, weil es derselben Grafik her ist und so weiter, aber es ist tatsächlich, also brauchst gute 53 bis 60 Stunden, bis du es durch hast. Nur wenn du alles machst, ja. Ja, also wenn du alles machst, so bis 80 Stunden. Ich fand es großartig, ich habe es geliebt, ich fand die DLCs, die es dazu gab, beide nicht gut. Nee, die waren die DLCs? Etwas... Ja, die waren müde machend. Ich habe sie nicht durchgespielt, die DLCs. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, eins konntest du, da hast du, weil dir Claptrap auf den Sack ging, bist du in Claptrap rein und hast sozusagen ihn instant innerlich kaputt geschossen, soweit ich noch weiß. Es gab den Shock Trooper Slaughter Pack, den Doppelgänger Pack, Ultimate Heal Hunter Upgrade, Baroness Pack, da gibt es auch ein Hauptzeug. Es gab ein Space Adventure, was gecancelt wurde. Und ansonsten hattest du, wie gesagt, du hattest dieses komische, erklär genau richtig, Claptastic Voyage hattest du. Ultimate Vault Hunter Pack 2, Claptastic Voyage, wo du the first and only campaign downloadable content pack for Borderlands, the pre-sequel. It's also increased the level cap by 10. Das heißt, du konntest von 60 auf 70 leveln und bist durch die Gegend gelatscht und hast in Claptraps Mind Claptraps gekillt und sozusagen Claptrap ausgelöscht bis auf einen. Ja, aber das, ich weiß nicht, das hat sich auch irgendwie ermüdend angefühlt. Hat's extrem sogar. Also obwohl ich ja ein Fan von der Thematik war. Du darfst endlich Claptrap auslöschen. Als ich dann aber erfahren habe, es muss einer übrig bleiben, war ich schon nicht mehr so begeistert. Dann rein vorhin technisch geht es weiter mit Tales from the Borderlands. Oh ja, episch. Ich musste es mir damals nur fürs Handy kaufen. Weil es aus irgendeinem Grund für die Konsole zu dem Zeitpunkt nicht mehr enthalten war. Ja, aber wo es dann danach wieder kam. Und danach kam es wieder, richtig. Und ich dachte mir, nö, ich spiele es jetzt auf dem Handy fertig. Es war sehr, sehr weird auf jeden Fall. Es ist ein Episodenspiel von den Telltale-Machern. Also von den Telltale-Games. Ich hab's geliebt. Ich fand das großartig. Es hat neue Figuren eingeführt, aber auch alte Figuren drin gehabt, mit denen du da interagieren konntest. Wer diese The Walking Dead kennt, die Adventures oder The Wolf Among Us, der wird sich da auf jeden Fall zurechtfinden. Ich fand die voll gut. Wir hatten Rice Strongfork, Fiona, dann hatten wir noch Vaughn, dann hatten wir Hugo und Sascha. Und dann solltest du, ich glaube, du, wie war das? Rice ist so ein Angestellter gewesen bei Hyperion mit seinem Kumpel Vaughn. Und die sollten irgend so einen Deal über die Düne bringen, der komplett schief gegangen ist. Ja. Und dann ist er im Stich gelassen worden. Genau. Absolut großartig. Vor allem, wo die. Es gibt eine Szene, die werde ich nie vergessen, wo Rice nach Hyperion zurückkommt und die einen Shootout haben mit Fingerguns. Ja. Das war so geil. wo die sich alle mit Fingerguns abknallen und mit unechten Waffen und mit unsichtbaren Waffen. Es war so bescheuert. Ich hab's geliebt. Das ist der bescheuertsten Dinge, die ich je gesehen habe. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da tauchen auch Leute auf, wie Handsome Jack, der sich herausstellt, dass er eine digitale Kopie von sich erstellt hat, die dann Rice in seinem Schädel hat. Und darum geht's dann. Du triffst wieder Mad Moxie. Du triffst wieder auf Marcus. Du triffst auf Scooter. Übrigens, da stirbt Scooter, der Arme. Catch a Ride. Oh, ja, Catch a Ride. Catch a Ride. Du triffst wieder auf Athena. Du triffst auf Mordecai, auf Zero. Auf Jenny. Du triffst sozusagen so gut wie alle Hauptcharaktere. Es ist ein 5-Episoden-Game, ist sehr, sehr gut gemacht, kann ich echt nur empfehlen, und das schlägt auch nochmal eine Brücke zu Teil 3. Und es macht es auch wirklich gut als Erzählspiel, muss ich sagen. Also ja. Du vermisst in keinster Weise, dass du nicht selbst hier dran sitzt und schießt. Und der Humor ist großartig, vor allem, wenn dieser komische Roboter auftaucht. Herrlich. Vor allem von Reef und Gott, welche war jetzt die mit dem Hut? Das war Fiona. Fiona. Also Rice und Fiona. Boah, die zwei haben eine Dynamik. Ja. Legendär. Nein, eben nicht, das ist ja das Witzige. Nicht Rice und Fiona, sondern Rice und ihre Schwester. die Sarah. Das ist ja das Witzige daran. Ja, aber ich fand, Fiona und er haben auch immer so richtig, wenn die irgendwo gemeinsam auf dem Bild waren, episch. Ja, das war cool. Aber ich fand's cool, wie Rice und Sascha sich so langsam anschmachten und Fiora so reinkommt, so, what the fuck? Ja, die zwei, also Sascha und Rice waren eher so die Romanze. Ja. Und Fiora und er waren so ja. Zwei, das Chaos-Pärchen irgendwie. Das war so Friends Forever und wir sind Abenteurer. Ja, aber es ist sehr, sehr gut. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn man, vor allem, wenn man nichts gegen diese Tales-Games hat. Absolut fantastisch. Dann erschien im Jahre 2019 der dritte Teil der Reihe für Windows, PS4 und Xbox One. Mittlerweile gibt es auch eine PS5-Version. Ich habe den gekauft, als er rauskam. Ich auch. Direkt, und durchgespielt. Direkt durchgespielt. Und habe ihn, weil gekauft und habe ihn nachts, als er sobald der spielbar war, habe ich mich hingesetzt und habe Borderlands 3 gespielt. Und ich habe nur noch Borderlands 3 gespielt, so lange bis ich es durch hatte. Das war lang. Das war ein sehr, sehr langes Spiel. Aber auch sehr gut, fand ich. Also mir hat, bei aller Kritik, die es einstecken musste, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja. Es war mir auch. Kill the Influencer. Oh ja, deswegen war es ja so gut. Wenn du dich an die beiden Nervbacken erinnerst. Deswegen war es ja gut. Ja, also ich habe, du brauchst das Zucker so. Also ich habe halt einen Haufen Zeug benutzt und ich glaube, ich habe so gute 80 Stunden gespielt in dem Game. Ich habe halt einen Haufen Zeug gemacht, also einen Haufen Haufen Quests, Haufen Nebenquests auf jeden Fall. Die DLCs habe ich alle durchgespielt. Ne, fast alle durchgespielt, auf eins. Ich fand es absolut großartig. Es nervtötendste für mich war tatsächlich eher die Hunting-Quests, die du auf diesem Halbwaldplaneten hattest. Ja, das war ein bisschen nervtötend. Oh. Aber dafür war das Spiel unglaublich geil. Oh ja, vor allem mit Moos. Ich kann es empfehlen. Ja, oh. Ich hab auch mit ihrem Mac. Geil, einfach nur geil. Wir hatten Amara, die Sirene, die hatte so komische die konnte sich vier Hände machen und Leute verprügeln. Wir hatten Moos, die Soldatin, die einen Roboter herbeizaubern konnte, also so einen Mac herbeizaubern konnte, den sich reinsetzen konnte. Wenn du das richtig geskillt hast, hast du die Bosse Insta gekillt. Wir hatten Zane, den Agenten. Wir hatten Fleck, den Roboter. Ist ein Roboter und Beast, ein Beastmaster. Das heißt, er konnte sich so Beasts, die durch die Gegend gerannt sind, konnte er sich zähmen und mitnehmen. Was sehr, sehr cool ist. Im Gegensatz zum früheren Borderlands-Spielen kann jeder Charakter in dem Teil 3 einzigartige Fähigkeiten freischalten, wovon jedoch nur, bis auf Zane, eine auf einmal ausgerüstet werden kann. Zane kann mehrere ausrüsten. Sehr, sehr, sehr, sehr geil gemacht. Das Spiel ist riesengroß, die Karten sind riesig. Das Spiel hat unglaublich Spaß gemacht. Du hast zwei World-Heinis, die da angekommen sind. Die ja immer den Sirenen ihre Kraft aussaugen wollen, weil die Schwester ist eine Sirene und der Bruder, keine Ahnung, irgend so eine Abart davon. Ja, aber es auch erst später feststellt, dass er eine Sirene ist. Da gab es sehr viele... Ich dachte übrigens, bis dahin immer nur Frauen können Sirenen sein. Dachte ich auch, aber das haben wir dann rausgekriegt, dass es nicht so ist. Ich war dann auch so, also der Spiel hatte sehr viele What-the-fuck-Momente, die ich nicht spoilern will in der Story. Nein, also die sollte man für jeden, der Borderlands 3 nicht gespielt hat, nicht spoilern. Du nimmst so viel weg sonst. Es ist, oh Gott, es hatte wirklich so viele, meine Kinder alle klappt nach unten Momente, so, what und dann the hast fuck? Du dich endlich wieder gefangen und denkst dir, okay, jetzt kannst du mich nicht mehr überraschen, kommt der nächste Moment. Ja, und dann haust du dir nochmal recht kräftig in den Magen. Also es war absolut, auch sehr emotional, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Absolut fantastisch. Um Himmels Willen, wenn ihr Bock auf diese Games habt, spielt sie alle durch und spielt dann Teil 3 hat ein bisschen Flack gekriegt, vor allem wegen den zwei Leuten, mit denen du da durch die Gegend rennst. Ich fand's nicht schlimm. Sie waren gewöhnungsbedürftig, ja, sie haben es deswegen nicht zugelassen, dass Borderlands 3 Borderlands 2 überholt hat. Einfach weil Borderlands 2 hat Handsome Jack. Borderlands 2 hat Handsome Jack, richtig. Aber Teil 3 fand ich immer noch sehr, sehr gut. Auch wenn, die hast du halt, also ganz kurz angesprochen, wie du schon erwähnt, hier hast du zwei Bösewichte, ein Geschwisterpaar, die Leuten die Kraft absaugen können. Und sie verhalten sich halt wie so Influencer. Furchtbar nervige Influencer, so mit Kamera, hey Boys and Girls, hey, subscribe und so eine Scheiße. Und so verhalten die sich die ganze Zeit. Und es ist, sie haben das gut geschrieben, dass sie dir wirklich auf den Sack gehen. Aber es ist ein verdammt, verdammt, verdammt gutes Spiel, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, der sowas Bock hat. Es ist sehr, sehr lang, aber es macht unglaublich Spaß. Ja, und sie waren auch nicht schlecht. Also man darf nicht falsch verstehen, jetzt die Kritik, die ich geäußert habe, mit, dass die beiden irgendwie miese Gegner waren. Nein, sie können nur nicht mit dem Vorhängeschild von Borderlands mithalten. Ja, das stimmt. Ich fand's großartig, wenn ich, also wie gesagt, schon mehrfach gesagt, jedem empfehlen, spielt's einfach. Wir sagen, wir sind mal wieder damit, spielt's einfach. Genau, spielt es einfach. Spielt es einfach, richtig. Shut up and take my money. Shut up and play. Hast du die DLCs gespielt zu dem Game? Nein, ich hab's durchgespielt, als es rauskam und als ich's durchgespielt habe, nicht mehr angerührt. Oh, okay, gut, alles klar. Ja, ich hab's für PC gespielt. Und da habe ich es tatsächlich in Gruppe gespielt, was auch sehr cool war. Mhm. Aber danach war halt, ja gut, du hast es durchgespielt, es gab keine DLCs, deinstalliert, fertig. Und es ist schon Aufwand, okay. Du musst dein PC wieder anschalten, du musst die Launcher updaten, du musst das Spiel wieder installieren, du musst die DLCs installieren. Nee, da spiele ich gleich Konsole. Okay, gut. Es gab Borderlands 3 Moxie's Heist auf Handsome Jack's Jackpot. Da hast du da hast du den Klon von Handsome Jack wieder getroffen. Es gab Borderlands 3 Guns, Love and Tentacles. Da gab es eine Heiratszeremonie, was sehr, sehr, sehr cool war. Da gab es Bounty of Blood, was so eine Art Bounty Hunter mäßig war in Wild West Szenario. Und da gab es Psycho Krieg und Cantastic Pflasterklack. Weil Clusterfuck darf man nicht sagen. Da spielst du im Hirn von Krieg. Oh Gott. Und ja, das war das, was ich nicht mochte. Ansonsten gab es ja wieder Kosmetik-Scheiß und so weiter. Es gab auch noch später einen Designer's Cut und einen Director's Cut, wo es noch ein paar extra Missionen gab. Kriegt man alles in der Mega Gold, was weiß ich, Edition. Wie gesagt, ich fand den super. Ich kann den echt nur empfehlen. Und danach kommen wir zum bisher letzten Teil der Reihe. ein meiner Lieblingsteile nach Teil 1 tatsächlich. Es ist, glaube ich, mein Lieblingsteil sogar noch vor Teil 2. Echt? Ja. Das ist mein absoluter Lieblingsteil. Tiny Tina's Wonderlands. Die Pen and Paper Edition von Borderlands. Ja, die Pen and Paper Edition von Borderlands. Sie haben sich das DLC, was man vorher hatte, haben sie sich zur Dings genommen und haben gesagt, ja, wir machen daraus ein eigenes Game. Und es war so geil. Es hat wenn alles du schon veralbert. Oft Pen and Paper gespielt hast, du hast so viele Elemente, wo du denkst, ja, mhm, ja, es gibt solche Meister, ja. Ja, ja. Die haben alles von D D&D, von Dungeons and Dragons, von RPGs im Allgemeinen, haben die alles auf die Schippe genommen und es ist so genial gemacht gewesen. Es war so fantastisch. Und das ohne den Humor von Borderlands oder seinen Charakteren, die dort mitspielen, zu verlieren. Ja, es war so geil. Du hast deinen eigenen Charakter erstellt diesmal und du wurdest halt in der Geschichte, dass scheinbar Leute dieses vor allem, das heißt Bunkers and Badasses, also halt statt Dungeons and Dragons, finde ich super. Und Tiny Tina spielt die Dungeon Masterin, die Kerkermeisterin. Und die Geschichte beginnt, dass du mit Valentine, Fred und der Spieler, der Neue, der bist du, dass die halt das Ding spielen. Das ist halt sehr, sehr gut gemacht. Die Jokes sind super, auch wenn manche so Hit and Miss sind. Storytechnisch will ich nichts verraten, weil... Nein, das hat auch wieder so lustige Wendungen. Ja, Mann. Der darfst du auch keinem spoilern, der Pen and Paper selbst spielt. Nee, der Bösewicht ist einfach nur der beste Bösewicht und er ist so real, einfach nur, er ist super. Ja, und Tiny ist so die geilste Dungeon Masterin. Ja, es ist ein fantastisches Game. Ich fand das richtig, richtig gut. Die DLCs könnt ihr knicken, die sind alle scheiße. Das sind einfach nur Monster-Arenen und die nichts bringen. Das war alles Bullshit. Ja, das ist irgendwie, hat nicht den Flair von Tiny Tina's Wonderland. Nee. Da hatte ich gehofft, dass du noch so ein paar extra Kampagnen hast oder so, aber nope, leider nicht. Sehr schön ist auch, dass da die ganzen Figuren halt auftauchen in verschiedenen Rollen. Wie, ja. Claptrap ist ein Zauberer oder so eine Scheiße. Oh Gott. Der nur Scheiße baut oder so. Ja, ja. Der dämlichste Zauberer aller Zeiten. Ja. Die Waffen sind cool gemacht, das sind so, du hast zwar auch so eine Art Maschinengewehr, aber es sind so altmodische Waffen, wie so eine Crossbow, die halt mehrere Bolzen gleichzeitig schießt oder so, oder Magiestäbe und so weiter. Dann hast du so eine Oberkarte, die du befreien kannst, wo deine Figur mit einem großen Kopf durch die Gegend läuft. Fantastisches Game. Ich habe das geliebt, ich fand das absolut geil. Bisher ist nichts angekündigt, leider. Bleibt nur abzuwarten, was kommt. Ich hätte nichts dagegen, wenn noch mal was kommt. Ehrlich gesagt. Die Leute reden ja, es kommt ein neuer Teil oder es kommt ein Remake. Neuer Teil wäre mir lieber. Neuer Teil wäre mir wirklich lieber, ja. Ich hätte echt nichts dagegen. Aber davor kriegen wir ja den fantastischen, großartigen, super tollen Film. Nein. Der am 9. August ins Kino kommt. Nein. Worauf wir schon alle so sehr August. Worauf wir schon alle so sehr freuen. Es gibt ja dieses Jahr keinen 9. August. 9. August in Amerika, 22. August in Deutschland. Es gibt weder den 9. noch den 22. August. Die streiche ich dieses Jahr aus dem Kalender. Das Weirde ist, der Film ist gemacht von Eli Roth. Eli Roth ist bekannt für Horrorfilme wie Thanksgiving und Hostel. Und der hat die Videospielverfilmung Borderlands gemacht. Hätte ja ein schönes Massaker oder ein schöner Horrorfilm werden können. Aber der Trailer, der lässt andere Dinge vermuten. Also laut dem Trailer war das Ding eine absolute Katastrophe. Sorry, aber eieiei. Oje, meine. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendwann wieder ein neues Game geben wird, weil ich hätte Lust nochmal so eine... Vielleicht bringt so. Das einzig Positive, was dieser Film bringt, er ist so desaströs, dass die Leute ihre Marke Borderlands retten wollen und uns deswegen Borderlands 4 bringen. Das ist eine gute Idee. Man muss da positiv bleiben. Und der letzte Spiel ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Das kam am 24. März 2022. Das ist auch schon über 2 Jahre alt. Mhm. Weird. Wann kam der dritte? Mitte 19? Mitte 19, glaube ich, ja, richtig. Ich möchte gern trotzdem Borderlands 4 haben. Es hieß ja, auf der letzten Summer Games Fest wird irgendwas angekündigt, aber dem war nicht so. Es kam, ja, September 19. 20 Jahre, also, ja, da waren es 3 Jahre. Da waren es 3 Jahre Unterschied. Jetzt sind es 2 Jahre. Vielleicht kommt nächstes Jahr was, vielleicht wird dieses Jahr auf der Gamescom noch was angekündigt. Wer weiß. Wir momentan rechne ich nicht damit, bei dem, was schon alles angekündigt wurde. Wo willst du dich richtig platzieren? Ja, auch wieder wahr. Dennoch. Es sind halt schon wieder so viele Brecher für nächstes Jahr angekündigt, dass es unmöglich ist, irgendwo richtig zu droppen. Außer als Shadow Drop. Das wäre weird. Hey, hier, neues Bottles. Kommt übrigens heute. Viel Spaß. What? Ich hätte Lust, nochmal Borderlands zu spielen. Wenn ich sie in die Reihe setzen würde, würde ich tatsächlich sagen, meine Lieblings-Borderlands-Teile sind Teil 1 und Wonderlands. Die anderen sind okay. Und bei dir? Bei mir tatsächlich Wonderlands 2, 3, 1. Wonderlands 2, 3, 1. Okay. Ja. 1 am Schluss? Wow, alles klar. 1 tatsächlich am Schluss. War für mich tatsächlich am schwächsten. Ich kann dir nicht mehr sagen, warum, aber ich würde die anderen vorher nochmal spielen. Und Pre-Sequel rechnest du zu zweit dazu? Ja, war richtig. Habe ich immer zu zweit dazu gezählt. Gut. Dann würde ich sagen, wir beide hören jetzt auf zu quatschen über Borderlands, installieren es einfach nochmal und spielen es nochmal komplett durch. Finde ich eine gute Idee. Die Handsome Collection. Gleich die Handsome Collection. Nee, komplette Reihe. Wir fangen mit Teil 1 an. Wenn dann erst mit Teil 1 und dann komplett durch. Finde ich gut. Okay, naja, es ist hey, spiel das schlechteste Borderlands für dich. Okay, ist immer noch ein super Spiel. Es ist nicht, als würdest du auf einmal sagen, ich müsste ein wirklich schlechtes Spiel nochmal spielen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich die PS5-Version von 3 habe und nochmal 3 durchspiele. Ich habe 3 nur ein einziges Mal durchgespielt. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich danke dir, Markus. PS5-Collection mit allen. Ja, mit allem. Mit allem. Also wirklich von 1 bis 3. Ja. Mit allem. Alle DLCs, allen möglichen Zeugs. Klingt nach einer guten Idee. Das machen wir jetzt. Dann danke ich dir, Markus, dass du hier warst und mir über Borderlands gehört hast. Hervorragend. Und dann verabschieden wir uns mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber loot. Bis dann.